Bayern 2. Radiokrimi. Hören Sie nun den Krimi Verrat von Charles Maître. Darin bekommt ein verdeckter Ermittler eines Rauschgift-Dezernats große Probleme, als seine Tarnung auffliegt. Ich sag Ihnen doch, das ist ein Privatclub. Wenn Sie keinen Mitgliederausweis haben, können Sie nur mit einem Begleiter rein. Und ich sag Ihnen noch einmal, meine Kumpels sind alle drin. Lassen Sie mich doch endlich hinein. Na, mein Sohn, versteht man keinen Klartext oder was ist? Hey. Du hast doch gehört, das hier ist ein Club, privat. Los, hau ab. Aber... Hau ab, hab ich gesagt. Gut, gut, ja. Wozu gleich Terror machen? Was prima ist an Ihnen, Joe... dass Sie es nicht nötig haben, Ihre Muskeln spielen zu lassen. Allein Ihre Erscheinung genügt. Sieh an, da kommt Monsieur Paul. Stimmt's, was man erzählt? Er will den Laden zurückkaufen? Scheint so, ja. Schade. Ich habe nichts dagegen. Aber die Chefin wird mir fehlen. Grüß dich, Joe. Guten Abend, Monsieur Paul. Guten Abend, Kleine. Guten Abend, Monsieur Delbar. Gehen Sie nur hinauf. Die Chefin erwartet Sie. Danke. Hör mal, Joe. Ist Frank oben? Nein, der ist weggegangen. Wie ist das gelaufen vorgestern? Naja, wie üblich. Keine Schwierigkeiten. War Frank dabei? Ja, natürlich. Warum? Oh, nichts Besonderes. Ist dir nichts aufgefallen? Nein, wieso? Hör mal gut zu. Ich weiß, Denken ist nicht gerade deine Stärke. Aber ich möchte, dass du deinen Kopf mal ein bisschen anstrengst. Den Kopf anstrengen? Wozu? Ich brauche eine Liste von all den Orten, wo du Frank hingefahren hast, seit er bei uns arbeitet. Aber das ist mehr als ein Jahr. 13 Monate, ja. Wenn du Lücken hast, mach dir keine Sorgen, die stopfen wir schon. Aber was soll das heißen? Lass das meine Sorge sein. Ich erzähl's dir später. Vor allem kein Wort. Zu niemandem. Klar? Klar. Wir sehen uns später. Wenn Frank kommt, halt ihn auf und gib mir Bescheid. Ich bin oben bei Florence. Gut. Guten Abend, Paul. Guten Abend, Florence. Komm rein. Danke. Geht's dir gut? So, so, Lala. Und dir? Mir sehr gut. Setz dich doch. Danke. Frank nicht da? Er ist schnell weg, kommt aber gleich wieder. Scotch? Bourbon? Egal, ich schließe mich an. Was ist los, Paul? Du siehst aus, als hättest du Sorgen. Ja, da ist was dran. Genug, danke. Eis? Nein, nein, danke. Tja, ich habe Sorgen. Und sie haben ganz direkt mit dir zu tun. Es tut mir leid, aber es wird dich hart treffen. Worum geht's? Da, schau mal. Ich habe dir ein Foto mitgebracht. Aber das ist ja der Polizist, der... Den Frank voriges Jahr umgelegt hat, ja. Nur dieses Foto... ist vor 2 Wochen gemacht worden. Und der Kerl läuft pudelmunter rum. Was? Und dein Frank heißt nicht Desmet, sondern Jourdan und ist Kommissar beim Rauschgift-Dezernat. Soll das ein Witz sein? Leider nein. Ich wollte, es wäre einer. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein. Tut mir leid, Flo. Ich hätte sonst was dafür gegeben, um dir das zu ersparen, aber... Selbst den Chef hat das wie ein Volltreffer erwischt vor 3 Tagen. Er hat überall nachgeforscht und alles überprüft. Die Sache steht fest. Seit Monaten wird die Hälfte unserer Lieferanten von Polypen beschattet. Aber das ist doch nicht möglich. Was soll das alles? Was das soll? Eine Operation in großem Stil wahrscheinlich. Moreno und seine Gang, du und ich, das genügt ihnen nicht. Was sie wollen, ist der Kopf, den Chef und seine Kompagnons. Nein, nein, das ist zu viel. Ausgerechnet jetzt. Ja, ich habe genauso reagiert wie du. Komm, trink. Nein. Trink, sag ich. Du hast eben den ersten Schlag eingesteckt, aber das ist noch nicht alles. Der Chef ist entschlossen, schnell zu handeln, sehr schnell sogar. Er will Frank eine Lektion erteilen. Was hat er vor? Ein Rendezvous, das Frank sich schon lange wünscht. Es wird eine Reise ohne Wiederkehr. Der Chef hat mir 48 Stunden Zeit gegeben. Du willst sagen... Ja, was glaubst du denn? Dass man ihn laufen lassen soll? Bestimmt hat er Namen und Adressen weitergegeben. Aber er wird nicht von allen Kontaktpersonen Fotos gemacht haben. Wir müssen alles umkrempeln, alles neu organisieren. Aber zuerst ist er dran. Das ist grauenhaft. Er muss jeden Moment nach Hause kommen. Du wirst ihn nicht wiedersehen. Ich nehme ihn gleich mit. Joe hält ihn unten auf. Er ist informiert. Nein. Was nein? Ihr habt ihn verurteilt, bitte. Aber es ist meine Angelegenheit. Das kommt nicht in Frage. Hör mir gut zu, Paul. Es ist 4 Jahre her, da haben sie Louis getötet. Ich habe gedacht, es wäre aus. Mein Leben als Frau wäre damit zu Ende. Ich war 35. Jetzt bin ich 39 und letztes Jahr habe ich Frank getroffen. Vom ersten Moment an fühlte ich, er gehört mir, Paul. Mir allein. Nein! Du wärst möglicherweise imstande, ihn hier einfach über den Haufen zu schießen, aber darum geht's nicht. Davon abgesehen würdest du damit nur lebenslänglich kassieren. Das ist mir völlig egal. Du bist nicht allein. Und auf keinen Fall darf es wie eine Hinrichtung aussehen. Ich habe eine Inszenierung vorbereitet. Eine Falle. Er wird mit offenen Augen hineinlaufen. Paul, hör mir gut zu. Ich werde zuwarten. Ich werde alles tun, was du mir sagst, aber es ist mein Fall. Ihr wollt, dass er stirbt. Ich aber will mehr. Mehr? Ich will nicht nur den Polizisten. Ich will auch den Mann. Und ich will, dass er es weiß. Hör zu, Flo. Nein, ich habe ihn eingeführt und ich werde ihn absetzen. Du weißt nicht, was du sagst. Du solltest dich sehen. Wenn er jetzt hereinkäme, er würde auf den ersten Blick alles durchschauen. Das geht vorbei, keine Sorge. Gib mir eine Zigarette. Ja. Danke. Wie sieht sie aus? Deine Inszenierung. Wie gesagt, ein Rendezvous mit dem Chef in der Nähe von Marseille. Und wann? Morgen Abend. Eigentlich sollte Moreno das Ganze erledigen. Ich hab dir gesagt, es ist mein Fall. Gut, ich sag nicht nein. Aber nur unter der Bedingung, dass du ihn bis dann nicht wiedersiehst. Ich schnapp ihn mir jetzt, wie vorgesehen. Und morgen Abend nimmst du ihn am Treffpunkt in Empfang. Nein, ich will auch die letzte Nacht mit ihm verbringen. Du bist vollkommen verrückt. Vielleicht, aber so ist es nun mal. Du brauchst nichts zu befürchten. Ich habe keine Waffe hier. Und wenn du weich wirst, wenn du dich verrätst... Schau mich an, Paul. Du kennst mich seit 15 Jahren. Du weißt, wozu ich im Stand bin, ja? Du kannst getrost gehen. Ich mach nicht schlapp. Da ist er. Lass ihn heraufkommen. Du wirst sehen. Du hältst durch. Bist du sicher? Ich halte durch. Gut. Ja? Monsieur Paul? Ja? Frank ist eben gekommen. Ja, soll raufkommen. Okay. Es bleibt dir diese eine Nacht und nicht mehr. Die Verabredung ist an der Côte. Er soll allein runterfahren im Wagen. Du nimmst morgen Abend das Flugzeug, unter falschem Namen natürlich. Die gesamte Polente dürfte auf der Lauer liegen. Gut. Und falls du deine Meinung ändern solltest, ein Anruf genügt und ein anderer fliegt runter. Ich werde sie nicht ändern. Rechne nicht damit. Grüß dich, Paul. Grüß dich. Was ist los? Was machst du hier? Ich muss mit dir reden, dringend. Setz dich. Ach nein. Und damit wir miteinander reden können, hat der Dicke mich unten festgehalten? Er ist übereifrig. Langsam solltest du das wissen. Geht's gut, Flo? Es geht. Gib mir einen Scotch, sei so lieb. Mit viel Wasser, ich habe einen mächtigen Brand. Schön. Also, was gibt's? Ein Riesending. Völlig verrückt. Ein Angebot von 100 Kilo Stoff. 100 Kilo? Ja, praktisch rein. 96%. Aber nur als geschlossene Partie. Kommt per Schiff, läuft in 5 Tagen ein. Und? Ja, dem Chef ist mulmig zumut. Er mag noch so zahlungskräftig sein. Das ist immerhin ein verdammt dicker Brocken. Wie viel denn? Rund 6 Millionen. Kaum ausgeladen, wird er allerdings schon 40 wert sein. Zahlbar wie? Bei Empfang. Doch vor dem Ausladen. Ich verstehe. Der Großabnehmer, von dem du mir erzählt hast, ist der noch immer interessiert? Ich denke ja. Aber ich muss zuerst Kontakt mit ihm aufnehmen. Glaubst du, er kann ein Drittel abnehmen? Wie ich gesagt habe. Unter der Bedingung, dass er nicht in Erscheinung tritt. Ja, ja, ich weiß, das ist es eben. Aber ich denke, das lässt sich machen. Nur möchte der Chef zuerst mit dir reden. Morgen Abend in der Nähe von Marseille. Moreno holt dich in Aix ab. Bei der bekannten Tankstelle, Punkt 11. Muss ich wegen der Kohlen nochmal zurück? Ja, zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Ich habe Flugtickets. Gut. Was für ein Schiff ist es? Ein Grieche mit einer Tabakladung. Risiko praktisch null. Übernahme der Ware am Quai. Kapiert. Und sag deinem Kerl Bescheid, er soll das Geld bereithalten. Wenn es irgendwo hapert, rufst du mich sofort an. Und ich? Wie komme ich zu meinem Moos? Keine Sorge, das geht in Ordnung. Morgen hast du's. Mit dem, was Florence mir für den Laden hier abnimmt, werdet ihr genug haben, um euch in aller Ruhe von dem Geschäft zurückziehen zu können. Begießen wir das? Nein, nicht heute Abend. Ich muss gleich weg. Adieu, Florence. Gute Nacht, Paul. Ich lasse inzwischen die Papiere bereit machen und rufe dich dann an. Okay, auf bald. Und du, vergiss nicht um 11 in Aix, bei der Tankstelle. Das Treffen ist um Mitternacht. Keine Angst, ich werde dort sein. Und versuch mit Moreno auszukommen. Es ist wirklich nicht der richtige Moment, euch in die Wolle zu kriegen. Ich nehme mich zusammen, versprochen. Hey, Paul. Ja? Mein Kunde will unbedingt anonym bleiben. Ich muss also morgen früh freie Hand haben, du verstehst? Ja, ja, klar. Also, auf Wiedersehen. Adieu. Da haben wir es. Ich wollte morgen mit dir aufs Land fahren. Schon läuft alles wieder mal schief. Du hättest ja Nein sagen können. Eben nicht. Ich brauche das Geld leider. Du hast zu viel Geld und ich nicht genug. Was hast du? Nichts. Kopfschmerzen, mir ist nicht gut. Willst du etwas essen? Ja, aber nicht allein. Wenn du allerdings lieber schlafen willst... Oh nein, keineswegs. Du hast recht, essen wir was. Lachs, dazu einen Chablis, ist dir das recht? Lachs? Das ist ein ausgezeichnetes Mittel gegen Kopfschmerzen. Los, komm, hilf mir. Flo? Was ist los, Flo? Nichts, gar nichts. Was soll schon los sein? Du hast Kopfschmerzen, du willst nicht, dass ich dich küsse und dann auf einmal... Ich kuriere mich mit Chablis, du wirst schon sehen. Da unser kleines Fest auf später verschoben ist, machen wir ein großes. Und zwar gleich jetzt und hier. Komm! Achtung, Chef, auf den Rückstoß. Hoho, dreimal ins Herz. Die reinste Verschwendung, Chef. Bei solchen Treffern genügt ein Schuss. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Magnum schieße. Das gibt's doch nicht. Oh, doch, Ferrino. Für den Posten, den ich jetzt habe, im Rauschgiftdezernat, brauche ich nicht einmal mehr zu trainieren. Vielleicht ist das ein Fehler. Die Gangster sind heute so skrupellos. Die überfallen schließlich noch unsere Hauptwache. Ja, was wollen die da schon holen? Auch wieder wahr. Haben Sie das Nötige beisammen für Jean da? Ich weiß noch nicht, muss mal sehen. Ich habe zwar was Neues gefunden, ein sensationelles kleines Ding. Doch das beruhigt mich nur halb. Ich muss erst wissen, was Chardin noch alles vorhat. Wie die Dinge liegen, muss er auf alle Fälle allein entscheiden. Das ist es ja gerade, was mich beunruhigt. Irgendein kleiner Dealer oder Lieferant braucht ihn bloß zu erkennen und dann gute Nacht. Tja, die Risiken sind enorm, ich weiß. Aber seine langjährige Erfahrung scheint ihm recht zu geben. Wenn jemand ihn hätte erkennen sollen, wäre es längst geschehen. Ich muss sagen, bei dem Aussehen, das er sich zugelegt hat, sieht er echter aus als jeder Profi-Gauner. Naja, wenn man so will. Heutzutage, sagt meine Frau, muss man gut ausgeschlafen sein, um einen Polypen von einem Ganoven zu unterscheiden. Was gibt's? Kommissar Jordan ist eben gekommen. Er wartet in Ihrem Büro. Gut, ich komme. Üben Sie weiter, Ferrino. Verschießen Sie noch ein paar Kugeln. Ich rufe Sie dann. Schon gut, Chef. Guten Tag, Frank. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Wie geht's? Ziemlich mies. Danke, Herr Inspektor. Also, das bewusste Treffen? Im Prinzip mit dem großen Chef. Ich hoffe es wenigstens. Es ist natürlich auch möglich, dass ich auffliege. Wieso denn? Sie bieten mir ein Geschäft an, das beinahe zu schön ist. 100 Kilo reines Heroin. Ein hübscher, dicker Brocken. Nur, Herr Inspektor, Sie tun alle so nervös. Wer Sie alle? Delbar, Moreno und seine Bande. Sogar Florence. Noch immer die große Liebe? Nein, bitte nicht schon wieder. Aber da wir schon bei diesem Thema sind, hier, ich möchte, dass Sie sich das ansehen. Was ist das? Meine Demission. Das soll wohl ein Witz sein. Ich schmeiß nicht einfach alles hin. Erst bringe ich die Sache hier noch zu Ende. Das heißt, wenn ich kann. Doch danach ist Schluss. Und warum? Aber das wissen Sie doch. Schon eine ganze Weile komme ich mir richtig mies vor. Ich hatte Sie vorher gewarnt. Ja, ich weiß. Aber ich muss meinen Hass überschätzt haben. Ihren Hass? Auf das Rauschgift und auf alle, die davon leben. Diese Leute widern mich an. Aber Florence Guérin? Sie werden sich wundern, Inspektor. Aber sie ist wirklich eine gute Frau. Eine sehr gute sogar. Ihr Unglück ist, dass sie die Tochter eines Gangsters ist und mit Guérin verheiratet war. Sie hatte nie die Chance, aus diesem Milieu herauszukommen. Hören Sie, Frank, was Florence betrifft, kann ich Ihnen nichts versprechen. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht darum, bei ihr ein Auge zuzudrücken und sie laufen zu lassen. Das wäre auch nutzlos. Sobald sie erfährt, wer ich bin, ist ohnehin alles außen vorbei. Na, sie wird auf ihre Art darüber fluchen, ich auf meine. Ich werde meine Arbeit getan haben und damit Schluss. Gut. Wir haben genügend Beweismittel, um Delbar und Moreno samt Komplizen einzulochen. Die anderen kommen später dran. Nein, nicht jetzt, wo wir kurz vor dem Ziel stehen. Delbar, Moreno und Konsorten, das sind kleine Fische, das wissen Sie so gut wie ich. Ich will den Kopf. Diesen Schweinehund, der das alles finanziert und immer schön im Schutz einer ehrenwerten Fassade die Millionen scheffelt. Das Rendezvous von heute Abend, darauf warte ich seit Monaten. Und wenn es eine Falle ist? Wenn man sie erkannt hat? Das gehört zu diesem Job. Selbst wenn die Chance nur 1:100 stehen würde, ich ginge trotzdem. Ich habe nicht die ganze Zeit so viel riskiert, um kurz vor dem Ziel aufzugeben. Wo findet die Zusammenkunft statt? In der Nähe von Marseille. Moreno holt mich in Aix ab und bringt mich hin. Wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Das ist doch Wahnsinn! Wenn man sie entlarvt und beschlossen hat, sie zu liquidieren, haben wir nicht mal die Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen. Sie können sie immerhin in flagranti erwischen. Haben Sie mitgebracht, worum ich Sie gebeten habe? Ja. Ferrino hat alles Nötige. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich sag's Ihnen noch einmal. Ich finde Ihre Mission zu riskant. Vor 6 Monaten sind Bardin und Jolivet umgekommen, als Opfer einer etwas zu riskanten Mission, wie Sie es nennen. Trotzdem verdanken Sie den beiden, dass Sie einen vollständigen Rauschgifthändlerring ausheben konnten, einschließlich der führenden Köpfe. Ja, das war vor 6 Monaten. Andere Köpfe sind nachgewachsen. Aber ich kann unmöglich weiter meine Leute auf diese Art verlieren. Ich bin für Sie auf jeden Fall verloren. Vergessen Sie meine Demission nicht. Nein, Frank, tut mir leid. Ich trage Verantwortung für Polizisten, nicht für Söldner. Wenn Ihre Demission gelten soll, legen Sie Ihren Revolver und Ihren Ausweis dazu. Dann können Sie ohne uns spazieren gehen. Also gut, ich warte damit noch zu. Aber rufen Sie jetzt Ferrino und stimmen wir uns ab, die Zeit drängt. Ja, Moment. Hallo? Schicken Sie mir Ferrino. Danke. Ach, das Ganze ist zum Heulen. Ich hätte Sie schon lange stoppen müssen. Und ich hätte mein Horoskop befragen sollen. Wenn man mir vorhergesagt hätte, dass ich mit 40... Ach, lassen wir das. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich will jetzt nur noch eins, dass diese Schweinerei möglichst bald ein Ende hat. Und Ihr Skandal? Haben Sie daran auch schon gedacht? Man wird es schwerlich hinnehmen, dass ein Polizist mit einer Dealerin ins Bett geht, auch wenn es für eine gute Sache ist. Wenn man die ganze Bande allerdings heute noch hochnimmt, braucht es nicht zum Skandal zu kommen. Wenn schon ein Skandal, hätte ich die Verantwortung gern allein übernommen. Das ist im Übrigen einer der Gründe meiner Demission. Ausgerechnet. Ich lasse zu, dass Sie mich reinwaschen und schick Sie an die Front. Nein, wenn es einen Skandal gibt, geht das auf mein Konto. Ich will auf keinen Fall, dass Sie dabei Ihr Fell riskieren. Oh, wissen Sie, ob ich nun als Polizist oder Söldner gehe, die Risiken sind die gleichen. Und was mein Fell angeht, da fragen Sie Ferino, wie oft er seine Haut riskiert hat. Meine was? Dein dreckiges Bullenfell. Nicht zu fassen. Der redet wie ein richtiger Ganove. Wie geht's? Es geht. Freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Na, klappt's mit dem großen Coup? Ich hoffe, ja. Jordan verschweigt Ihnen, dass er möglicherweise erkannt ist. Was? Ich weiß nichts Genaues. Vielleicht bilde ich mir bloß was ein. Auf jeden Fall ist es zu spät für einen Rückzieher. Also wie läuft denn die Sache ab? Treffpunkt ist an der Côte, in der Nähe von Marseille. Moreno erwartet mich in Aix, um mich hinzufahren. Also wenn die dich durchschaut haben und du zu Moreno in die Karre steigst, da kannst du gleich dein Testament machen. Freunde, wir vertrödeln Zeit. Ich muss mich auf den Weg machen. Ja, also los, Ferino. Da. Schau dir mal dieses kleine Wunderding an. Das Neueste in Sachen Mikrosender. Kaum größer als eine Erbse. Und nicht nur, dass er sich überall anbringen lässt. Man kann ihn sogar verschlucken. Verschlucken? Ja. Wenn Moreno dich durchsuchen sollte, dann rate ich dir dringend dazu. Damit kann ich deine Spur verfolgen, bis auf 3 Kilometer Distanz. Immer vorausgesetzt natürlich, dass wir überhaupt rechtzeitig ans Ziel kommen. Wenn du dich gleich abknallen lässt, habe ich zwar weiter den Ton, aber dich nur als Leiche. Ich werde versuchen, sie hinzuhalten. Alles abgeriegelt. Der einzige Ausweg ist die Vordertür. Was für eine Villa ist das? Ein Unterschlupf, den wir ab und zu benutzen. Nicht mal ein Bett ist da. Hat dir die letzte Nacht nicht genügt? Üblicherweise gibt es in einem Unterschlupf sowas wie eine Schlafmöglichkeit. Man hat alles ausgeräumt, um bei der Polizei keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Keine Angst also, du wirst nicht gestört. Und das Licht? Das sieht man nicht von außen. Die Kerzen sind zu schwach. Pass auf. Du hast genau eine Stunde Zeit. Ich hoffe, du brauchst nicht so lange. Gib mir doch bitte die Tasche, die dort drüben steht. Was denn, Whisky? Ja. Willst du einen? Florence, trink nicht. Florence, du machst einen Fehler. Ich habe dich gewarnt. An deiner Stelle würde ich ihn stehend auf mich zukommen lassen. 3 Worte reden, keins mehr, und dann schießen. Gib mir die Pistole und verschwinde. Der Rest ist meine Sache. Bitte. Ich habe dir eine P-38 bereit gemacht. Ein bisschen schwer, dafür aber unfehlbar. Wenn du willst, dass er leidet, ziel auf den Bauch. Wie viele Schuss? 8. Einer im Lauf. So. Und sei vorsichtig. Der Abzug geht sehr leicht. Wie spät ist es? 15:15. Er müsste in 10 Minuten hier sein, spätestens in einer Viertelstunde. Er wird nicht gerade hupen, aber du hörst den Wagen auch so. Willst du jetzt einen? Nein, danke. Und an deiner Stelle würde ich ebenfalls darauf verzichten. Geh, Paul. Lass mich jetzt. Ich muss dir noch was sagen. Los, ich höre. Der Chef war nicht sehr begeistert, dir freie Hand zu lassen. Er sagt, das ist Keentop. Er hätte es lieber gehabt, dass Moreno die Sache erledigt. Und? Moreno wird auf jeden Fall da sein. Und nicht nur er. Solltest du schlapp machen oder dich überrumpeln lassen, wird er eingreifen müssen. Und das könnte bös werden für dich. Seit du mit Frank zusammenlebst, ist Moreno sauer auf dich. Ich glaube, es würde ihm nichts ausmachen, euch beide wegzublasen. Ich weiß. Willst du wirklich nicht? Florence, hör auf, sonst kriegt er dich noch herum. Er hat mich doch schon herumgekriegt. Darum bin ich ja hier. Hör zu, Florence. Kaltblütig jemanden umzubringen, ist schon nicht leicht. Aber wenn du ihn reden lässt, wenn du ihm zuhörst, wirst du es überhaupt nicht können. Je länger du wartest, desto schwerer wird es. Ja, ja, ich weiß. Du hast es mir schon gesagt. Geh jetzt, ich bitte dich. Lass dich auf keine Diskussionen ein. Behandle ihn wie einen dreckigen Bullen und schieß, und zwar gleich. Hast du eigentlich Einzelheiten erfahren? Einzelheiten worüber? Über seine Aktivitäten. Was willst du noch mehr? Genügt es dir nicht, dass er ein Bulle ist? Aber ja, doch, sicher. Ach, du machst mir Sorgen. Wenn du in Panik gerätst, wird es gefährlich. Er ist schließlich nicht von gestern. Geh vor allem nicht auf ihn zu. Bleib auf Distanz. Und pass auf die Kerzen auf. Wenn es plötzlich dunkel würde, dann hättest du keine Chance mehr. Antworte mir. Was weißt du über ihn? Oh, großer Gott. Also schön. Er hat dich reingelegt, dein Frank, und zwar gründlich in jeder Hinsicht. Auch was sein Privatleben betrifft. Erstens ist er nicht Witwer. Seine Frau hat ihn sitzen lassen vor 10 Jahren. Zweitens hat er einen Sohn. Einen Sohn? Ja, keinen kleinen Jungen, sei beruhigt. Kein Fall fürs Waisenhaus. Er ist 19 und auf dem besten Weg, ein richtiger Spitzbube zu werden. Zum großen Leidwesen seines Papas. Und was noch? Ja, was noch? Als Sternbild ist er Löwe. Ausgeprägter sogar. Zudem er war es, der damals Belodis abgeknallt hat. Und zwar auf die ganz fiese Art. 2 Kugeln in den Rücken. Wie kommt es, dass ihn niemand bei uns erkannt hat? Zum einen ist er erst seit 3 Jahren beim Rauschgift und außerdem hat er sich ganz geschickt verändert. Wieso verändert? Ich habe ein offizielles Foto von ihm gesehen. Schnurrbart, Bürstenschnitt, keine Brille. Die ist nur bluff. Er sieht so gut wie du und ich. Ist das alles? Ja, das ist alles, Florence. Falls dir das nicht genügt, lass besser die Hände davon. Jetzt ist es noch möglich. Ein Wort genügt. Ich verstehe nicht. Ganz einfach. Ich mag dich gut leiden. Und weil ich damit gerechnet habe, dass du umfallen könntest, habe ich mich mit Moreno verständigt. Du kannst es also noch immer ihm überlassen. Du kannst dich sogar noch in letzter Sekunde entscheiden. Wenn sie ankommen und die Tür steht offen, dann weiß Moreno, dass er am Drücker ist. Ob du dann verschwunden bist oder noch da. Frank wird in jedem Fall die Schwelle nicht mehr lebend überschreiten. Du hast wirklich an alles gedacht. Danke, Paul. Lass mich jetzt. Es wird schon gehen. Und vergiss nicht, die Tür zuzumachen. Hast du eine Zigarette, Joe? Lohnt nicht. Wir sind gleich da. Pass auf, Joe. Hier rechts, der kleine schmale Weg. Okay, in Ordnung. Weißt du, an wen du mich erinnerst, Moreno? Nein, aber ich scheiß drauf. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst die Schnauze halten. Scheinwerfer, Joe, mach sie doch aus. Ja, ja, schon gut. Bringst du mich nachher wieder zurück? Wahrscheinlich, ja. Außer du bleibst hier. Was soll das heißen? Ja. Wenn der Chef dir schon mal die Ehre erweist, kann man nie wissen. Ich kann dich nicht ausstehen. Aber über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Stimmt? Was geht dir gegen den Strich? Mein Verhältnis zu Florence? Ach, leck mich doch am Arsch. Da vorne, Joe. Ja, ja. Setz uns vor der Tür ab. Kannst hinterher wenden. Und bring die Knarre mit. Sie liegt unter dem Sitz. Okay. Kann ich jetzt die Binde abnehmen? Damit du dir Haus und Umgebung einprägst, was? Ich werde sie dir schon abnehmen, wenn es soweit ist. komm. Los, raus mit dir. Vorwärts, immer geradeaus. Moment, Jordan. Bevor du da reingehst, will ich dir noch was sagen. Und zwar, was Florence betrifft. Es stimmt, es hat mich verrückt gemacht, euch zusammenzusehen, sie und ich. Aber noch habe ich mein letztes Wort nicht gesprochen. Ich verstehe nicht. Du wirst es schon verstehen. Keine Sorge. Komm, los, rein. Nimm die Binde ab. So. Und jetzt setz deine Brille auf. Was ist mit meiner Brille? Sie steht dir so gut. Ich werde ganz neidisch. So. Ich gehe jetzt und schließ ab. Den Schlüssel behalte ich. Du brauchst nur zu rufen, wenn du raus willst. Wie du siehst. Was soll das bedeuten? Wie bist du... Ich dachte, du hast Angst vorm Fliegen. Richtig. Aber es kommt vor, dass ich mich überwinde. Bist du allein? Nein, der Chef ist nebenan. Er hat mich beauftragt, dir zuerst ein paar Fragen zu stellen. Was für Fragen? Über dich, über uns, über unsere Pläne. Er versteht nicht ganz, warum du ihn unbedingt sehen wolltest. Wieso ich? Es war doch Paul, der mich gestern Abend zu dieser Verabredung bestellt hat. Setz dich, ich werde es dir erklären. Gut. Ich habe Whisky. Allerdings ohne Wasser und Eis. Magst du? Nein, danke. Ich nehme einen. Und jetzt pass gut auf. Und keine Bewegung. Diese Pistole hier ist geladen. Der Abzug geht sehr leicht. Nein, Frank, bleib sitzen, sonst schieße ich. Was wird hier eigentlich gespielt? Nichts. Wir spielen nicht mehr. Zugegeben, eigentlich wollte ich ein bisschen Katz und Maus mit dir spielen. Aber ich habe keine Lust mehr. Nebenan ist niemand. Der Chef kommt nicht. Er kann die Schnüffler vom Rauschgiftdezernat nicht leiden. Was heißt das? Gib dir keine Mühe, es ist aus. Du wolltest einen Abschied nehmen. Du sollst ihn haben. Morgen werden deine lieben Kollegen eine Sammlung veranstalten können. Dem tapferen Kommissar Jordan. Opfer seiner Pflicht. Du Dreckskerl, du Gemeiner! Seit wann weißt du's? Seit gestern Abend. Seit Pauls Besuch. Das heißt, dass du die ganze... Ja, Frank, genau das. Es war nicht leicht für mich und beinahe hätte ich schlapp gemacht. Aber ich wollte mir das nicht entgehen lassen. Während du neben mir lagst, habe ich an heute Abend gedacht und an morgen. Morgen wird es weder Frank, den Mann, noch Jordan, den Polizisten, mehr geben. Warum aber dann diese Reise hierher? Weil nicht einfach ein Polizist kaltgestellt werden soll, sondern ein Komplize, der uns aufs Kreuz legen wollte. Ein bisschen Heroin in der Tasche und viel Mehl. So sieht üblicherweise das Ende für einen Verräter aus. Ich verstehe. Paul hatte Moreno damit beauftragt. Ich war dagegen. Das ist allein meine Sache. Im Grunde hast du recht. Recht? Ich hab dich angeschmiert. Ja, ich hab dich belogen. Die ganze Zeit. Na los, mach schon! Schieß! Wenn du es jetzt nicht tust, tust du es nie mehr. Das hat Paul mir auch gesagt. Aber mach dir keine Illusionen. Moreno ist draußen. Er hofft, dass ich versage. Er wartet nur drauf. Ich weiß. Er hat es mir gesagt. Was? Oh, nicht so offen natürlich. Aber jetzt, da mir die Sache klar ist, muss ich den Hut vor ihm ziehen. Dass er sich so lang zurückhalten konnte. Alle Achtung. Du hättest ihn heute Morgen sehen sollen. Da hat er verrückt gespielt. Auch wenn ich schieße, ich glaube, er kommt trotzdem noch mit seiner Maschinenpistole. Du redest zu viel. Schieß! Was willst du mir eigentlich einreden? Dass du sterben möchtest? Wenn du nicht endlich Schluss machst, packe ich aus. Aber ich warne dich. Je länger du mir zuhörst, desto schwieriger wird es für dich. Von meinem Job als Polizist mal abgesehen, habe ich dich nie belogen, Florence. Nie. Du bist die Frau, die ich gesucht, erwartet, seit ich weiß nicht, wie viele Jahren ersehnt habe. Als ich dich das erste Mal gesehen habe, und obwohl ich wusste, wer du warst, habe ich Herzklopfen bekommen. Beinahe wäre ich wieder gegangen. Beinahe. Doch du bist geblieben und hast deine dreckige Arbeit gemacht. Keine Begriffsverwirrung. Ich habe dich verraten, ich habe dich belogen, zugegeben. Aber vertausch bitte nicht die Rollen. Die Drecksarbeit, die betreibst du. Du und die anderen. Ihr mit eurer gemeinen, abgefeimten Rauschgiftschieberei. Du weißt genau, dass deine Discobar nur ein Dealer-Treffpunkt ist, ein Briefkasten. Und? Als ob du nicht wüsstest, was das bedeutet. Rauschgift. Jedes Jahr Hunderte von Toten, Tausende von Halbwüchsigen, süchtig, vergiftet, vorzeitig gealtert. Selbstmorde reihenweise. Das dreckige Geschäft, das macht ihr. Und ich schäme mich nicht, Polizist zu sein. Ich habe dich nur widerwillig und einzig um der Sache wegen getäuscht. Müsste es noch einmal sein, ich würde es wieder tun. Das glaube ich dir gern. Nur sprich bitte nicht von Widerwillen. Du hast es glänzend verstanden, mich absichtlich und bewusst zu täuschen. Du hast genau gewusst, wie das alles enden würde. Als du von unserem Haus gesprochen hast, von unserer gemeinsamen Zukunft, als du die Unverschämtheit hattest, mir... Du hast gewusst, dass daraus nie etwas werden würde. Du hast mir blauen Dunst vorgemacht, das war alles. Heute Morgen habe ich meinem Chef meine Demission eingereicht. Er hat sie abgelehnt, das heißt, sie ist aufgeschoben. Gewiss, ich wusste, einmal würde man dich zur Rechenschaft ziehen. Aber schließlich bist du nur eine Mittelsperson. Du wärst aufgeflogen mit den anderen, ich hätte es nicht verhindern können. Aber ich hätte auf dich gewartet. Was soll das jetzt noch? Ich bin müde. Ausgelaugt. Es wäre mir lieber gewesen, du hättest die Sache Moreno überlassen. Aber schließlich, was liegt daran? Machen wir Schluss, ja? Warum hast du mir erzählt, du wärst Witwer? Hat man dir auch meine Lebensdaten geliefert? Ich weiß, dass deine Frau nicht gestorben ist. Sie hat dich verlassen. Und du hast einen Sohn. Naja, und? Du hast mich auf der ganzen Linie belogen. Selbst in privaten Dingen, wo es völlig unnötig war. Was hast du erwartet? Dass ich dir erzähle, wie oft ich versagt habe? Ja, die Wahrheit ist, dass ich gescheitert bin, vollauf, sogar was unsere Zukunftspläne betrifft. Oh nein, versuch mir ja nicht einzureden, du habest daran geglaubt. Doch, das hab ich, verdammt nochmal, ich habe daran geglaubt. An das Haus, das Fleckchen Erde, an dich. Ich hab mir ausgerechnet, dass du ganz glimpflich davonkommen könntest. 2 Jahre, vielleicht höchstens 3. Du kannst nicht im Ernst geglaubt haben, ich würde großmütig einfach über alles hinweggehen. Kaum aus dem Gefängnis hätte ich nur an das eine gedacht, mich zu rächen. Nun, dann tu's doch. Worauf wartest du? Ich werde es tun. Aber ich habe Angst. Ich habe nicht gedacht, dass ich... Im Grunde hast du Glück. Es fehlt nicht viel und ich beneide dich. Auch ich bin müde. 25 Jahre. Bald 25 Jahre sind es, dass ich... Ich habe es dir nie erzählt. Ich bin in einem Pensionat erzogen worden. Wie ein braves Bürgermädchen. Mein Vater wollte mir eine gute Zukunft sichern. Doch dann eines Tages, ganz unverhofft, haben meine Kameradinnen mir den Rücken gekehrt und haben angefangen zu tuscheln. Und durch sie habe ich erfahren, dass mein Vater mit der Polizei zu tun hatte. Ich war 15. Mir war, als hätte ich von einem Tag auf den anderen plötzlich einen Buckel oder würde hinken. Ich verließ das Pensionat und lebte dann mehr oder weniger auf der Straße. 3 Jahre später habe ich gegen Vaters Willen Louis geheiratet, seinen Komplizen. Ich habe ihn nicht geliebt, aber ich bewunderte ihn, denn er schämte sich seiner wenigstens nicht. Schämen? Weswegen? Mein Vater war durch Betrügereien und allerlei dubiose Geschäfte reich geworden. Nun träumte er davon, wieder achtbar und ehrlich zu werden. Beim Versuch, sein Ansehen aufzupolieren und sich den Anstrich eines Ehrenmanns zu geben, hat er alles aufs Spiel gesetzt. Und dabei ist er natürlich geschröpft worden. Oh, auf völlig legale Weise und durch ganz honorige Leute. Als er dann Selbstmord beging, war ich 20 und die Frau eines Gangsters. Von den 16 Jahren, die unsere Ehe gedauert hat, war Louis 7 Jahre im Gefängnis. Wenn ihr ihn nicht getötet hättet, als er fliehen wollte, dann säß er heute noch drin. Und du bist nie auf den Gedanken gekommen, ihn zu verlassen, ein neues Leben anzufangen? Ein neues Leben? Wo? Mit wem? Erst musstest du auftauchen. Oh, wenn du wüsstest, wie hart mich das getroffen hat gestern Abend. Es ist gemein, weißt du. Wirklich gemein. Was ich dir nicht verzeihe, ist, dass du in mir Träume geweckt. Dass du mir Hoffnungen gemacht hast. Du glaubst doch wohl nicht, ich hätte das mit Absicht getan. Seit dem Abend, an dem ich bei dir geblieben bin, leide ich unter diesem Versteckspiel. 100 Mal war ich in Versuchung, dir alles zu erzählen. Manchmal, wenn du mich gefragt hast, woran ich denke und warum ich so nachdenklich sei... Nein, nein, sei still, ich will es nicht wissen. Herrgott, dann schieß doch endlich und machen wir Schluss. Hast du Angst? Was erwartest du? Soll ich lächeln wie im Kino? Sterben ist eine Sache, ruhig abwarten, dass man durchlöchert wird, eine andere. Du hast also Angst? Wenn du willst, ja. Und wenn es dir Spaß macht, umso besser. Oh nein, wenn es nur das wäre. Warum hat dich deine Frau verlassen? Was soll das jetzt? Es interessiert mich. Du bist hergekommen, um mich zu töten, vergiss das nicht. Und wenn wir die Rollen tauschen würden? Was? Da, schau. Ich nehme das Magazin heraus. Jetzt ist noch eine Patrone im Lauf. Willst du? Du kannst sie haben, die Pistole. Was ist los mit dir? Was los ist? Paul hatte recht und du auch. Ich hätte sofort schießen sollen. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich glaube es wenigstens. Aber deswegen kommst du trotzdem nicht mit dem Leben davon. Moreno wartet draußen und er hat seine Befehle. Wenn wir zusammen vor die Tür treten, knallt er uns beide ab. Gib mir das Magazin. Rühr dich nicht, bleib, wo du bist. Was? Hände hoch, Polizei! Was ist das? Die Pistole weg! Deine lieben Kollegen, bravo. Rühr dich nicht! Und freu dich nicht zu früh. Jardin! Jardin, hörst du mich? Kein Wort. Jardin! Polizei, kommen Sie raus! Das Haus ist umstellt. Sag ihm, er soll sich ruhig verhalten. Sei ruhig, Ferrino. Ich habe eine P-38 vis-à-vis. Sag ihnen, sie sollen sich zurückziehen. Bis zum Gartentor. So, dass man sie sehen kann. Was versprichst du dir davon? Tu, was ich dir sage. Zieht euch zurück. Geht weiter weg vom Haus, damit man euch sehen kann. Herrgott! Komm hier herüber. Und jetzt vor mir her, zum Fenster. Mach das Fenster auf und gib meine Befehle weiter. Sie sollen uns einen Wagen bereitstellen. Und dann fahren wir los. Sag mal. Tu, was ich dir sag, oder ich schieße. Das Fenster! Bist du da, Ferrino? Ja, ich höre. Florence ist hier. Sie verlangt einen Wagen und dass ihr uns wegfahren lasst. Ist sie allein? Ja, aber zu allem entschlossen. Madame Gerr, hören Sie? Nein! Ich will einen Wagen und fertig. Sie kommen nicht weit. Moreno ist tot. Und Joseph haben wir festgenommen. Und ich habe Jordan. Ich warne euch. Ich werde schießen. Gib auf, Ferrino. Bring einen Wagen her. Hier stehen alle an der Straße unten. Wir sind zu Fuß heraufgekommen. Ferrino, lass den Wagen holen. Beeil dich. Du verdammter Mist. Wir gehen schon. Mach das Fenster zu. Und jetzt? Geh wieder zum Tisch. Nimm die Flasche und füll 2 Gläser. Bis der Wagen da ist, wollen wir zusammen noch eins trinken. Mein Gott, was erhoffst du dir noch? Hör gut zu, Frank. Du hast vielleicht eine Chance, lebend davon zu kommen. Aber diese Chance ist nur so klein. Also tu, was ich dir sage und rede nicht. Los, gieß 2 Gläser ein. Und jetzt nimm dein Glas, wenn du willst auch eine Zigarette, und setz dich hin. Schlussendlich, siehst du, wirst du es trotz allem büßen. Florence. Nein. Versuch nicht auf Gefühl zu machen. Und dann nimm erst mal deine Brille ab. Was? Nimm die Brille ab. Ich weiß, du brauchst sie nicht. Sehr gut. So siehst du viel besser aus. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber mach keine Dummheit. Ach nein? Und was sollte ich deiner Meinung nach tun? Die Pistole hinlegen und dir meine Handgelenke hinhalten, vielleicht? Das wäre nicht das Dümmste. Ich gebe meinen Job auf und besorge dir einen guten Anwalt. Und dann leben wir herrlich und in Freuden. Du kommst mich im Gefängnis besuchen, bringst mir Orangen, zeigst mir die Pläne für unser Haus. Ich wette, du lässt mich sogar die Kacheln fürs Bad aussuchen. Florence, du tust mir Unrecht. Und du vergeudest deine Zeit. Ich habe es dir gesagt. Jedem sein Teil. Ich werde tun, wozu ich entschlossen bin. Darf ich dir eine Frage stellen? Hm? Wie seid ihr mir auf die Schliche gekommen? Jemand hat mich erkannt, nehme ich an. Nein, Herr Kommissar. Viel verrückter. Jemand ist unvermutet auf einen Toten gestoßen, der quicklebendig ist. Auf den Polizisten nämlich, den du angeblich getötet hast. Ach. Doch, abgesehen von dieser Kleinigkeit, war das Ganze recht gut ausgeklügelt. Bist du schon lange im Rauschgift? Nicht sehr lange, nein. Ich komme von der Kripo. Wo du wahre Heldentaten vollbracht hast, ich weiß. Als du Belodis in den Rücken geschossen hast, zum Beispiel. Er hatte gerade einen Wachmann und eine Passantin erschossen. Ich schoss, weil er fliehen wollte. Hätte ich ihn abhauen lassen, hätte es noch mehr Tote gegeben. In diesem Fall trifft mich deine Verachtung nicht. Natürlich. Belodis war ein Killer. Wir sind Giftmörder. Und also sind alle Tricks erlaubt, nicht wahr? Ich habe dir schon gesagt, wie ich darüber denke. Ich werde mich nicht wiederholen, nur so viel. Ich kenne nichts Gemeineres als die Droge. Die Dreckskerle, die am Ausgang der Schulen Hasch verteilen. Ich wäre dafür, dass man die alle erschießt. Erbarmungslos und ohne Vorbehalt, was? Wie bist du überhaupt zur Polizei gekommen? Wie viele andere auch, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aus innerer Überzeugung machen das die wenigsten. Hm. Willst du jetzt einen Whisky? Nein. Ach, hör auf zu trinken. Hast du Angst, dass ich unter den Tisch falle? Hm. Das käme dir doch gelegen. Da könntest du mich entwaffnen. Nein. Hm. Weißt du, Alkohol hat schon was Gutes. Er macht alles so leicht. Dem Anschein nach wenigstens. Ich habe wirklich geglaubt, ich könne nicht schießen. Doch seit einer Weile. Du wirst leiden, Frank. Ich schwöre dir, du wirst leiden. Und lange Zeit. Doch erst werde ich dir ein Geschenk machen. Hm. Errätst du es nicht? Nein, keine Ahnung. Ich verzeihe dir. Was? Ich sage, ich verzeihe dir. Und ich danke dir auch. Durch dich habe ich wenigstens einmal in meinem Leben einen anständigen Mann gekannt. Jemand, der weder Gangster noch Schmuggler noch Zuhälter ist. Wenn ich vor 25 Jahren erfahren hätte, dass mein Vater zur Polizei gehört, ich wäre vielleicht stolz auf ihn gewesen. Wer weiß? Florence, hör mir zu. Nein. Genug jetzt. Adieu. Frank. Florence! Nein! Schalter! Schalter! Florence! Florence, warum? Soldat! Großer Gott. Ist sie tot? Ja. Mitten ins Herz. Das ist doch Wahnsinn. Warum? Um Wort zu halten. Verstehe ich nicht. Sie hatte mir versichert, ich würde leiden. Und sehr lange. Sie hat gewusst, was sie sagte. Verrat von Charles Maître, aus dem Französischen von Maria Frey. Es sprachen Christian Quadflieg, Peter Ehrlich, Christiane Hörbiger, Peter Öhme, Ingold Wildenauer und andere. Komposition Emil Moser, Regie Robert Bichler. Produktion Schweizer Radio und Fernsehen 1981.